1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute ist Themennacht bei uns und das Thema heißt das Geheimnis meines Lebens. Und ich möchte gerne mit euch über Geheimnisse sprechen. Dinge, die ihr mit euch herumtragt, die niemand weiß. Vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Und ich frage euch dann, was ist euer größtes Geheimnis? Habt ihr vielleicht ein heimliches Kind? Oder habt ihr ein Verbrechen begangen, von dem niemand etwas weiß, oder ein Vergehen begangen? Oder liebt ihr vielleicht jemanden, den ihr nicht lieben dürftet? Und es gibt Hunderte und Tausende von Beispielen. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, über euer Geheimnis, dann meldet euch unter der Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei. Oder mailt domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt, denn wenn es um Geheimnisse geht, ist das natürlich immer sehr spannend. Hier ist Lisa. Lisa ist meine erste Anruferin. Lisa ist 45. Guten Morgen, Lisa. Hallo. Hallo, Lisa. Ja, das Geheimnis meines Lebens ist bei dir? Ja, ich liebe einen Mann, der mein Vater sein könnte. Er ist also mehr als doppelt so alt als ich. Wie alt ist er denn genau? Er ist jetzt 69 Jahre alt. Aber dann ist er nicht doppelt so alt wie du. Ja, gut. Du bist 45, ja, stimmt, ne? Entschuldigung, ja. 69? Ja. Ja, okay. Ja, und? Und, und das Ganze geht schon 23 Jahre lang. Ja. Das heißt also, es ist mehr oder weniger eine andauernde Affäre, weil er ist verheiratet und ich bin auch verheiratet. Ach so, jetzt verstehe ich es. Also der Altersunterschied ist ja nun nicht so dramatisch, würde ich so sagen. Kann man ja durchgehen lassen. Aber wenn das 20 Jahre schon geht und ja. Du bist verheiratet, er ist verheiratet. Ja. Wer weiß davon? Keiner. Kein Mensch weiß das? Nein. Das ist ja spektakulär. Ja, aber es ist so. Wohnt ihr in einer Stadt? Nein, also wir wohnen auf dem Land, ja. Und jeweils auch in einem kleinen Ort. Und die zwei Orte sind so 2 Kilometer auseinander. Mhm. Und da kennt natürlich auch jeder jeden. Eben. Wie kann man denn das dann 20 Jahre geheim halten? Tja. Das ist fast schon ein Kunststück, was ihr da... Fangen wir mal mit so praktischen Sachen an. Wo trefft ihr euch? Auf den nicht unmöglichsten Stellen, aber es ist immer wieder woanders. Sag mal ein paar Beispiele. Dass wir uns, natürlich sind wir öfters telefonisch in Kontakt, weil das... Okay, das ist das Einfachste. Das Einfachste ist. Ja. Zum Beispiel, dass wir dann am Wochenende oder so Frühsport machen und dann gibt es eine Waldstelle, wo wir uns dann verabreden. Ja. Okay. Frühsport kann man ja nicht immer machen. Nein. Wo trefft ihr euch sonst noch? Sonst, wenn er, jetzt ist er ja nicht mehr beruflich unterwegs. Ja. Deshalb treffen wir uns halt eben jetzt auch nicht mehr ganz so oft. Aber sonst haben wir uns dann irgendwo dann auf dem Mitfahrerparkplatz getroffen. Mhm. Und dann bin ich mit ihm oder er mit mir mit dem Auto irgendwo hingefahren. Ja? Ja. Also ihr habt euch nie bei dir zu Hause getroffen und nie bei ihm zu Hause getroffen? Auch, ja. Auch, doch. Doch. Also wenn auch. Die jeweiligen Ehepartner nicht zu Hause waren? Richtig. Hast du Kinder? Mit deinem Ehemann, mit dem du zusammen bist, hast du Kinder? Ja. Ja. Wie viel? Eine Tochter. Wie alt ist die? Ist 7. 7? Mhm. Und er hat auch Kinder? Nein, er hat keine Kinder. Er hat keine Kinder. Mhm. Habt ihr euch auch schon mal im Hotel getroffen? Auch schon. Auch schon. Wahrscheinlich, wenn man 20 Jahre das so praktiziert, gibt es wahrscheinlich ganz viele Möglichkeiten, sich irgendwie zu treffen. Und nie hat euch jemand erwischt und gesehen? Das schon, aber es waren immer fremde Leute, für uns fremde Leute, also die das jetzt nicht an unsere Familie hätten weitertragen können. Niemand im Dorf munkelt etwas? Nein. Nein. Also die Frau ahnt etwas oder dass sie hat gedacht, mhm. da ist mehr. Aber das hat sich dann auch wieder so verlaufen. Ja, aber die hat gedacht, da ist irgendetwas, aber die hat nicht an dich gedacht. Doch schon. Doch. Wie kommt das denn? Das ist meine ehemals beste Freundin. Ach du lieber Gott. Ja. Ach du lieber Gott. Das heißt, du verkehrst auch noch mit dieser Familie, so ganz offiziell? Den Kontakt haben wir dann vor Jahren, habe ich dann so abgebrochen, da ich auch nicht mehr, also wir haben uns dann durch einen Verein mal kennengelernt und dieser Verein besteht jetzt nicht mehr. Ja. Und da haben wir dann auch so den Kontakt abgebrochen. Ja. Aber so, wenn wir uns sehen, wir grüßen uns noch und so Smalltalk und mehr dann auch nicht. Ihr seid aber nie irgendwie mal weggefahren in Urlaub oder so? Nein, das leider nicht. Leider nicht. Und wenn es dann zum Sex kam, dann im Auto, auf dem Parkplatz oder im Wald, wenn es nicht gerade zu kalt war oder wo auch immer so. Ja, genau. Eine schnelle Nummer. Ja. Oder auch nicht. Meistens. Meistens eine schnelle. Ist das eine Sexaffäre oder liebst du diesen Mann? Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Also es ist immer noch, selbst wenn ich mit ihm telefoniere oder nur die Stimme höre oder nur... Würdest du sagen, er liebt dich auch? Ja. Warum habt ihr euch dann nicht von euren Partnern getrennt? Ja, das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Diese Verbindung mit diesem Geliebten, nenne ich ihn mal, das läuft 20 Jahre, sagst du. Ja. Wie lange bist du mit deinem Mann schon zusammen? Mit dem bin ich 18 Jahre zusammen. Ach so, dann war der Geliebte zuerst da und dann kam der Ehemann. Ja. Noch merkwürdiger. Ja. Er war wahrscheinlich mit seiner Frau damals schon zusammen, als ihr euch kennengelernt habt. Also befreundet, er war auch noch nicht verheiratet. Ach so, ja, warum seid ihr nicht zueinander gekommen? Ja, die Frage stelle ich mir seit mehreren Jahren. Aber du musst doch irgendwie so eine Andeutung, eine Erklärung haben. So ganz... Ja, wahrscheinlich ist die Angst oder das, schon die Angst ziemlich groß, dass man Familie, Freunde und alles drumherum, was man sich dann hier so in so einem kleinen Ort aufgebaut hat, dass dann alles wie so ein Kartenspiel zusammenfällt und... Okay, jetzt, nachdem so viele Jahre vergangen sind, okay, das verstehe ich, aber damals, als das ganz frisch war und du noch nicht mal deinen Mann kennengelernt hattest, warum dann nicht mit diesem Mann ganz zusammen? Oder wir haben uns das nicht zugetraut. Keine Ahnung. Wie ist denn deine Ehe? Ja, ich hab ein gutes Verhältnis zu meinem Mann. Ja. Und liebst du ihn? Ja, auf eine andere Art und Weise. Begehrst du deinen Mann noch immer? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, eher nicht, ne, wenn du so zögerst. Ja. Aber du hast nach wie vor Sex mit deinem Geliebten. Ja. Und das ist schön. Ja. Schöner als der Sex mit deinem Mann. Im Moment, ja. Gibt es überhaupt Sex mit deinem Mann? Ja. Ja. Geht das von ihm dann aus? Ja, meistens. Lässt du es dann über dich ergehen? Nein, nicht immer. Da gehören schon immer zwei dazu. Mhm. Es gibt auch schon Situationen, dann lässt man es sich über sich ergehen, aber... Jetzt unter uns beiden Betschwestern. Ertappst du dich schon mal dabei, dass du, wenn du mit deinem Mann schläfst, dass du dann an deinen Geliebten denkst, um in Stimmung zu kommen? Ja. Ja. Jetzt stellt sich natürlich die ganz große Frage, Lisa, des schlechten Gewissens deinem Mann gegenüber. Das begleitet einen Tag und Nacht. Das glaube ich. Klar, ich bin ja auch seit, ich weiß schon gar nicht, fast auch ungefähr schon in dem gleichen Zeitraum, depressiv. Also da kommen immer wieder so Phasen und die werden auch immer lang anhaltender. Also ich habe eine bipolare, affektive Störung, manisch-depressive Phasen und das ist alles nicht so einfach. Ich denke, dass das auch daher rührt. Ja. Bist du in Behandlung bei einem Psychiater? Ja, ich bin im Moment auch in Behandlung. Bei diesem Psychiater hast du von dieser geheimen Beziehung auch noch nichts erzählt? Nein. Warum hast du dich denn jetzt hier gemeldet und erzählst es mir? Also mir und in aller Öffentlichkeit eben auch. Warum? Vielleicht, weil ich es einmal mitteilen wollte. Mhm. Und du es von der Seele... Weil ich es jetzt so lange... Verstehe. ...mit mir getragen habe. Das muss für dich ja auch ein ganz sonderbarer Moment, gerade jetzt, in diesem Moment sein, dass du es aussprichst. Ja. Mann. Ja, das glaube ich. Wahnsinn, 20 Jahre hast du das mit dir alleine ausgemacht. Ja. Und jetzt sprichst du es aus. Ja. Wie siehst du die Zukunft? Im Moment sehr schwierig. Du hast aber auch nie in der Zeit darüber nachgedacht, das Verhältnis zu dem älteren Freund zu beenden. Da habe ich schon öfters drüber nachgedacht, aber es ging irgendwie nicht. Ist es bei hat ihm, mich immer wieder zu ihm hingezogen. Ist es bei ihm ganz genauso? Hat er auch so ein schlechtes Gewissen seiner Frau gegenüber? Ja, hat er auch. Aber ich sag mal, wir haben uns da irgendwie schon immer so eine Welt oder was zusammengebaut, dass es für uns dann wieder gepasst hat. So, dass wenn wir uns ja lieben, dass wir dem anderen wir haben das so gesagt, dass wir dem anderen ja nichts wegnehmen. So, so baut man sich dann alles zurecht, ne? Ja. Ich stelle mir das ungeheuer anstrengend vor, 20 Jahre so zu leben. Ist es auch? Ja, das ist es. Das ermisst man gar nicht so im ersten Moment, wenn man das so erzählt bekommt. Aber während ich jetzt so nachdenke, wird mir das so klar, was das bedeutet. Das wird mir jetzt auch noch klarer, wo ich das jetzt zum ersten Mal so ausspreche. Ja, das ist, wenn man das so als Fremder hört, ist das Wahnsinn. Da denkt man, boah, 20 Jahre führt sie eine geheime Beziehung und niemand weiß es. Weißt du, was ich ein ganz großes Warnsignal sehe bei dir, wenn du sagst, dass du eventuell denkst, dass deine seelische Erkrankung auch damit zusammenhängt? Ja. Ich meine, du bist erst 45, man kann immer wieder neu beginnen, Lisa. Wenn man will. Ja. Man muss natürlich die Konsequenzen für sein Handeln tragen, das ist klar. Ich glaube, dass es so nicht weitergehen kann. Du tust deinem Mann sehr weh. Du tust dir sehr weh. Ja. Und die Zukunft ist alles andere als rosig. Ja. Ich stelle mir das gerade vor, wenn das dein Mann erfahren würde, würde ja eine Welt ohne Gleichen zusammenstürzen. Ja. Der würde denken, dass ich all die Jahre... Ja. Ich bin ja oft der Auffassung, wenn ich solche Geschichten höre, so in Ansätzen solche Geschichten, dass man darüber nachdenken sollte, ob man dem Partner überhaupt die reine Wahrheit sagt, wie lange das schon geht, um den nicht völlig zu zerstören. Deswegen aber möchte ich es auch eigentlich gar nicht, dass er muss das Ausmaß ja nicht erfahren, aber es wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, bald zu sagen, ich trenne mich von meinem Mann. Ja. Um ein ehrliches Leben zu führen. Du musst deinem Mann ja nicht alles erzählen, um ihm nicht so weh zu tun. Ja. Das ist schwierig, Lisa. Das ist schwierig. schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das war noch nie einfach. Ja, ja. Aber ich ermesse auch den Druck, den du hast, dass du dich hier gemeldet hast. Da muss man schon sehr unter Druck stehen, wenn man dann so eine Geschichte erzählt in der Öffentlichkeit, auch mit der Gefahr, dass man dich vielleicht erkennt an der Stimme. Ja. Ne? Lisa, ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch sprichst. Ja. Vor allen Dingen auch wegen deiner Erkrankung. Was das Grundsätzliche anbelangt, finde ich, dass du Klarheit in dein Leben schaffen müsstest. Ja. Du musst wieder so leben, dass du dir guten Gewissens in die Augen gucken kannst im Spiegel. So musst du dein Leben ordnen. Tu's für dich, du bist eine Frau von 45, mach es. Ja. Wenn auch jetzt eine sehr, ich sag mal, sehr locker, eine schräge Vergangenheit hinter dir liegt, jetzt guck mal in die Zukunft und ordne dein Leben. Ja. Mhm. Höchste Zeit. Ja, glaube ich auch. So, liebe Lisa. Ja. Jetzt legst du bitte auf und wirst von Anja zurückgerufen, meiner Psychologin. Und dann könnt ihr erstmal ein bisschen weiterreden noch. Okay. Ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht können wir uns nochmal unterhalten, wenn du magst. Wenn irgendwas Neues passiert ist, kannst du mich ja sehr gerne nochmal melden. Ich würde mich sehr gerne mit dir nochmal unterhalten. Ja. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Gerne, auf Wiederhören. Danke. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht, das Geheimnis meines Lebens. Das haben wir gerade schon ein Riesengeheimnis gehört. Wenn ihr mir auch ein Geheimnis erzählen wollt aus eurem Leben, was so niemand weiß, oder ihr sagt, das ist das Geheimnis meines Lebens, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Übrigens, ich vergesse, morgen sind wir nicht im Radio zu hören bei 1Live, wegen der 1Live-Krone, sondern wir sind ausschließlich im WDR-Fernsehen zu sehen. Also morgen nicht im Radio, sondern ausschließlich im Fernsehen sind wir da. So, Stefan. Stefan ist 25. Hallo Stefan. Hallo Domian. Hi. Hi. Telefonieren wir auch miteinander, ne? Ja. Richtig. Zu einem interessanten Thema. Ja, kommt drauf an, wie man sieht, ne? Ja, erzähl mal. Das Geheimnis. Ja, mein Geheimnis ist, ich bin 25 Jahre alt und ja, ich sag mal so, ich bin auch Jungfrau und keiner weiß es eigentlich. Mhm. Also keiner wirklich. So meine Family nicht, meine Freundin nicht, mein bester Freund nicht. Zum Teil meine Ex-Freundin, die ich hatte, die wissen es auch nicht so wirklich. Deine Ex-Freundinnen? Ja, richtig. Also, ich werde hellhörig. Also es gab schon Frauenbeziehungen. Ja, es gab schon Frauenbeziehungen, auch nicht so die Masse jetzt. Also wie zwei viele? An der Zahl. Zwei. Und wie lange dauerten die jeweils? Also die erste, ja, so 8 Monate etwa. Ja. Ja, und die zweite? 2 Monate, ja. Wenn es hochkommt, ja. Und du hast die zweite, die war intensiver. Also. Ja. Und du hast während dieser Zeit mit den Mädels nicht geschlafen? Nee, richtig. Bei der ersten Beziehung war das eh ziemlich krass, weil die Frau halt auch sehr zurückhaltend war. Das kam ja sehr gelegen, also ohne Probleme da irgendwie aktiv zu werden in der Hinsicht, also sexuell, und von daher war es eigentlich ganz gut, dass sie halt immer gesagt hat, sie wäre noch nicht so weit, und ja. Ich habe immer gesagt, gib dir Zeit, und ja. Ja, irgendwann merkt man halt doch schon, ja, die Partnerin ist jetzt so weit, und da habe ich halt gesagt, so, ja, nee, ich irgendwie glaube ich noch nicht, dass du so weit bist, und dann habe ich die Beziehung dann auch recht schnell beendet. Wie nah seid ihr euch denn gekommen? Was ist denn passiert? Ist irgendwas Sexuelles passiert oder gar nichts? Ich glaube, das bezeichnet man allgemein als Petting, was wir gemacht haben. Ja, also immerhin. Ja. Ja, immerhin. Ist ja schon mal ein Anfang. Also, ihr habt beide zusammen einen Orgasmus erlebt. Ach so, ja. Das schon? Ja, nee. Nee, das auch nicht. Nee. Also so ein bisschen rumgefummelt und das war's ganz dann. Ganz genau, ja. Hast du dabei eine Erektion gehabt? Ja. Ja? Ja. Aber das war halt trotzdem dann irgendwie dann zu viel, und habe ich dann auch gesagt, nee, hier kommt es gut und ich liebe dich nicht mehr, und das war halt eigentlich gar nicht so, weißt du, das hat er einfach nur so gesagt, um halt irgendwie einen Grund zu haben. Mhm. Und die mit der Wahrheit nicht rauszukommen. Ja, und bei der zweiten Beziehung, wie war das? Das war auch so ein leichtes Problem, halt, die war halt streng gläubig und da ging halt kein Sex vor der Ehe. Was für dich ja dann praktisch war. War optimal, ja. Aber dennoch hattest du nur 2 Monate. Liebe, Sex, also Liebe und Zärtlichkeiten, aber halt kein Sex. Ja. Aber dennoch hat es nur 2 Monate angehalten, gedauert. Ja, richtig, ja. Warum? Fernbeziehung, das jetzt nichts für mich irgendwie. Hast du Schluss gemacht? Ja, ja. Und das weiß. Das weiß niemand. Du hast es diesen Frauen. Weiß keiner. Das weiß nicht mein bester Freund. Das weiß meine Schwester. Da sage ich eigentlich auch alles. Das weiß die nicht. Ja, und ich komme jetzt so langsam in Bredouille, ne? Also, so die ganzen Storys, die man so erzählt hat und so weiter. Ja. Wie erklärst du es dir? Ja, so angefangen hat es, glaube ich, so in 15 Jahren etwa, glaube ich. Also, die Redaktion hat auch schon nachgefragt, aber ich glaube, es war so mit 15. Da war ich halt bei einer Schulfreundin. Ja, es ging letztendlich da um Hausaufgaben und keine Ahnung, die wollte vielleicht doch irgendwas von mir. Auf jeden Fall kam ich dann aus dem Haus und mein Vater hat mich da abgeholt und er hatte so einen leicht erwartungsvollen Blick und ich dachte, da wartet er bestimmt irgendwas von mir, ne? Weil ich halt bis dahin noch gar keine Freundin irgendwie hatte oder. Da warst du 15. Ja. Aber das war halt nichts. Und da bin ich halt drauf eingegangen, hab gesagt, ja gut, dass ich es mal gemacht habe und. Achso, du hast dem Vater schon damals eine Lüge aufgetischt. Ja, du hättest mit das dem fing halt so an, ne, dass man halt so sagt und das kann ich halt ihm auch schon nicht mehr sagen, dass es dann noch nicht funktioniert hat und. So fing die Lüge an. Ganz genau, ja. Und dann hat es halt so hochgeschaukelt. Dann bin ich mal irgendwie mit einer Freundin durch die Stadt gegangen, hab dann einen Kumpel gesehen, der sie halt nicht kannte und hab dem dann nachher gesagt, dass da noch was lief. Also. Meine Frage ging eigentlich so in eine andere Richtung. Wie erklärst du dir das, dass du es noch nicht dazu hast kommen lassen, mit einer Frau zu schlafen? Ich kann mich da noch nicht so richtig. Ich sehe mich einfach nicht da. Also, hast du keinen Bock drauf? Doch, schon. Also, ich glaube, ich bin sexuell schon recht aktiv. Also, aber nur du als. Also, du hast halt jetzt auch anhört, aber ich meine, keine Ahnung. Hast du Angst zu versagen, das nicht irgendwie so richtig hinzukriegen, wie man es. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, und vor allem ist das ja auch so, dass, keine Ahnung, so mit meiner ersten Beziehung, da habe ich ja auch erzählt, ja, ich habe schon Ex-Freundin gehabt und so weiter und. Achso, dann. Erfahrung in der Hinsicht. Ja, großer Erwartungsdruck entsteht dann. Ne? Dann denken die Mädels, oh, das ist ein Reißer, der weiß, wo es lang geht. Und ja, richtig, der hat da drauf und cool und. Ja, umso mehr Angst hast du. Eine ganz andere Rolle in der Beziehung, weißt du, weil du bist halt also der Macher und. Nicht der Typ, der irgendwie noch gar keine Erfahrung hat. Aber du hast dich in diese Mädels schon verliebt. Ja, klar, ja. Das schon. Aber es waren nur zwei. Ist auch nicht so viel mit 25 verliebt gewesen zu sein. Ich hab ein bisschen Probleme, Frauen kennenzulernen irgendwie, Was? Du hast Probleme, Frauen kennenzulernen? Ja, kann man so sagen, ja. Warum? Du wirkst doch ganz pfiffig und. Ja, das hat so ein Bild, ne? Also ja. Was machst du vom Beruf? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ja. Was machst du beruflich? Ich bin Student. Was studierst du? Informatik. Also, jetzt wäre ich umgeschlagen, wenn du gesagt hättest, ich studiere Psychologie. Das wäre sehr lustig gewesen. Ich habe mir überlegt, aber nee, erstmal Informatik kann ich machen. Also, du hast gerade gesagt, dass du sexuell schon aktiv bist, das heißt, du onanierst viel? Ja, recht häufig, ja. Und denkst dann auch immer an Frauen? Ja, ich habe immer was am Bildschirm, also was das angeht. Ja, okay, aber du guckst ja dann Pornos mit Frauen an. Ja, richtig, ja. Also die Frage, der Hintergrund meiner Frage ist, wir sind sicher, dass du heterosexuell bist. Ja, die Frage habe ich auch schon öfters gestellt, aber ich bin mir sicher, ja. Ja, ne, ist ja eine legitime Frage. Das keine Ahnung, nee. Also du findest Mädels schon geil und fühlst dich hingezogen zum Mädchen. Ja, auf jeden Fall, ja. Doch. Okay. Also die Frage habe ich mir auch schon gestellt und also schwul bin ich nicht. Nee. Ja. Vielleicht ist es wirklich diese Lüge, in die du dich da hinein jongliert hast, die dich so extrem bremst und hemmt, weil du ein Bild zeichnest den Frauen gegenüber, das entspricht nicht der Realität. Ja, und vor allem, das kotzt mich auch so an, dass ich zum Beispiel meinen besten Freund da auch belogen habe. Ne? Also da, ich habe ja auch mal bei einer Firma gearbeitet, die haben immer so eine Weihnachtsfeier gehabt, eine recht große, und da rennen halt auch mal Mädels rum, die ganz gut aussehen, da hatte ich auch eine kennengelernt und so weiter. Und ich sag mal so, mit der hätte ich was machen können. Mhm. Also die waren dann auch schon ein bisschen betrunken und so weiter und wollte mit mir ins Hotel und ja, war halt genau dasselbe. Also wir hatten auch schon das Thema Sex und haben so ein bisschen darüber geredet und wie gesagt, sie wollte dann mit mir abziehen da ins Hotel und da habe ich halt kurz vorm Taxi gesagt, hier, nee, ich habe eine Freundin daheim, will ich jetzt nicht machen, ich will nicht fremdgehen und ich hatte gar keine Freundin, das war wieder nur so ein Story. Ja, verstehe. Und das ist dann halt alleine abgehauen, aber meinem besten Kumpel habe ich dann erzählt, hier, Alter, cool. Was gesessen, ne? Ja, ja. Ich weiß auch nicht, da bin ich ein ganz anderer Mensch, wenn ich da so eine Story erzähle, ne? Ja, ja. Lass mich nochmal fragen, die Situation mit der vorletzten Freundin, die du gerade beschrieben hast. Also Petting-mäßig ist da schon was gelaufen. Jo. Du warst erregt, aber da hättest du doch, das war eine Situation, wo du du hättest nur noch einen kleinen Schritt machen müssen und es wäre passiert. Ja, warum da nicht? Puh, keine Ahnung, weiß ich echt nicht. Angst, den Geschlechtsakt nicht richtig hinzukriegen? Ja, vielleicht. Ja, ich habe total die Angst, irgendwie zu versagen, weißt du doch. Ich glaube, das ist es, ja. Ich habe das noch nie so richtig analysiert, so das Ganze. Aber vielleicht ist es das. Ich meine, so Sex allgemein ist auch bei uns in der Family halt gar nicht so das Thema. Ich wohne jetzt wieder hier so ein paar Monate bei meinen Eltern und die hatten auch nie so das richtig aktive Sexleben. Die haben irgendwie geschafft, meine Schwester und mich auf die Welt zu kriegen und alles andere, keine Ahnung. Wohl auch nicht so viel darüber gesprochen zu Hause? Nee, gar nichts. Keine Aufklärung oder so. Du hast auch nicht irgendwas Übles mal erlebt in Sachen Sexualität als Kind oder so? Nee, gar nicht. Gar nichts. Ja. Stefan, dann ist es höchste Zeit, dass du die Karten auf den Tisch legst. Ja, also ich kann ja unmöglich jetzt da allen Leuten sagen, hier Leute, habe ich da ewig angelogen oder was? Nee, das nicht. Also erstmal ist das ja schon auch ein gewaltiger Schritt, hier angerufen zu haben, finde ich. Ja, ich bin doch total nervös, ey. Glaube ich. Jo. Wie eng ist dein Verhältnis zu deinem besten Freund? Ja, ziemlich eng. Ich erzähle ihm eigentlich alles und deswegen belastet mich das halt auch, dass ich ihm diese eine Sache da nicht gesagt habe. Vorschlag meinerseits. Du hast jetzt hier schon ganz offen darüber gesprochen. Der nächste Schritt ist, du beichtest das deinem besten Freund. Nur ihm. Zunächst. Okay. Nur ihm. So, die anderen Leute, das ist erstmal wurscht. Und dann siehst du zu, dass du ein Mädchen bald kennenlernst, die du gut findest. Leichter getan. Gut, das muss sich dann irgendwie so ergeben. Ja. Wenn du eine kennengelernt hast und es kommt zu einer näheren und intimeren Begegnung, dann sagst du das vorher, dass du noch mit keiner Frau geschlafen hast. Okay. Das wird dich enorm entspannen, sage ich dir. Und in der Regel finden Frauen das auch noch süß. Da brauchst du nicht, ja, wirklich, die finden, ja, okay, ja. Also da musst du nicht Angst haben, dass sie dann schreiend rausläuft. Ich hoffe mal, dass du dann auf eine gute Frau stößt, die das sehr nett akzeptiert, ja. Ja, okay. Nur so kannst du dich aus diesem Lügengeflecht befreien. Das ist halt echt das Problem, diese ganzen Storys, die sind so viel, weißt du, da hat sie so viel angeholfen in den ganzen Jahren, in 10 Jahren, da kommt schon mal zusammen. Ne? Klar. Du kannst dir aber jetzt doch vornehmen, ab sofort kein Posing mehr, keine Stories mehr. Ja, erzählst du dann irgendwelche Stories von Freunden, die du irgendwo mal gehört hast, erzählst du dann beim anderen Freundeskreis und so Dinger, das ist echt. Ja, Stefan, du musst eine Entscheidung treffen. Ja. Das wird nicht so ganz einfach sein. Und fang mit dem Freund an, dann hast du schon mal einen Verbündeten, mit dem du darüber schon mal reden kannst. Vielleicht kann der dir auch noch ein paar gute Technik-Tipps geben, wenn es dann zur Sache geht. Ja, ich glaube, der hat da schon ein bisschen was drauf, der erzählt ja immer. Ja. Viel. Ja. Ich meine, letztendlich, vielleicht wittert der das ja auch. Ja, ich weiß nicht, ich habe mir darüber auch schon mal irgendwie gedacht, ey. Denn, wenn du da nur so rumlavierst immer und irgendwelche Storys erzählst, man weiß es nicht. Also, das wäre mein Tipp. Also, erstmal Respekt, dass du angerufen hast, finde ich gut. Ja, zweitens, tut auch mal ganz gut, ja. Ja, red mit dem Freund und die nächste Frau, die am Start ist, Karten auf den Tisch, ich bin Jungfrau. Und dann wird das was werden, bin ich sicher, Stefan. Ja, schauen wir mal optimistisch in die Zukunft. Musst du, ja. Dann ist der Knoten irgendwann geplatzt und dann geht's ab. Ab alles die klar. Post. Versucht mal, ne? Alles Gute, viel Glück, Stefan. Jo, danke für die Hilfe. Tschüss. Ciao, ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer für unser Thema heute, das Geheimnis meines Lebens. Was ist euer größtes Geheimnis, größtes Lebensgeheimnis? Wenn ihr mir das erzählen wollt, dann meldet euch. Und jetzt bin ich gespannt auf Ahmed, 34. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Ahmed. Hallo. Also mein Problem ist, Domian, ich bin seit circa 10 Jahren verheiratet. Ne, ja. Hab einen 7-jährigen Sohn. Einen 7-jährigen Sohn? Ja, ja. Von meiner Frau. Ja. Und ich habe noch eine Geliebte. Ja. Von ihr habe ich auch einen 4-jährigen Sohn. Aha, dann läuft die Affäre schon mindestens 4 Jahre mit der Geliebten. Ja, ein bisschen mehr. So 6 Jahre. Also 10 Jahre mit deiner Frau zusammen. Richtig. Und 6 Jahre mit der Geliebten. Ja, mein Problem ist jetzt, meine Frau, die ist von mir so 2., 3. Grades. Wir sind verwandt. Ne? Ja. Ich habe 2 Wohnungen in 2 verschiedene Städte. Ja. Einmal mit meiner Frau, einmal mit meiner Geliebten. Nein. Und meine Frau denkt, ich bin LKW-Fahrer vom Beruf. Deshalb bin ich immer 3, 4, 5 Tage weg. Und was bist du wirklich vom Beruf? Ich bin Clubbesitzer. Sauna-Clubbesitzer. Sauna-Clubbesitzer? Richtig, so bordellmäßig. Ach du. Ja, da arbeitet auch meine Geliebte. Also hast du quasi zwei zu Hause? Ja, richtig. Zwei zu Hause. Ganz normal, da hast du da deinen Kleiderschrank mit deinen Klamotten und richtig, in der anderen Wohnung hast du deine Socken auch in einem Fach. Richtig, alles eingerichtet, auch so halt wie ein normales Leben. Und deine Frau weiß nichts von der Geliebten, die Geliebte nichts von deiner Frau? Meine Geliebte weiß, dass ich verheiratet bin. Ach, die weiß das? Ja, sie weiß das. Und die nimmt das so hin? Oder? Ja, am Anfang hat sie das so hingenommen, in letzter Zeit, ich habe auch, akzeptiert sie das, glaube ich, nicht mehr so. Ist sie immer noch deine Angestellte? Ja. Was ist, also was sie macht? Sie macht halt die Buchhaltung für mich, arbeitet hinter der Theke, also sie immer aus so. Sie arbeitet nicht als Prostituierte? Nein, macht sie nicht. Ja. Wie lange hast du denn diesen Sauna-Club schon? Auch schon, seit 10 Jahren so. Es ist unfassbar. Und die ganze Zeit erzählst du deiner Frau, dass du LKW fährst? Richtig. Da musst du ja auch ein irres Lügengeflecht aufbauen, damit da nichts rauskommt. Ja, ich habe die Lügen, die haben sich immer, die wurden immer häufiger, so hat immer, ja. Und immer ausgefallener und immer größer. Richtig. Und vor 3 Monaten habe ich einen Herzinfarkt gehabt, ne? Mhm. Weil das ist jetzt so, meine Arbeit ist auch in einer anderen Stadt, also quasi ist das so ein Dreieck. Also Arbeit einer Stadt, die eine Frau in der nächsten Stadt und die andere Frau in der wiederum anderen Stadt. Immer so halt 30, 40 Kilometer Abstand. Kein Wunder, dass du einen Herzinfarkt kriegst. Du musst dein Geschäft leiten, du musst diese ganzen Lügengedöns da hinkriegen. Richtig. Warum machst du das? Ja, was soll ich denn machen jetzt, wenn das jetzt raus... Ich habe mal mit meiner Frau so, ich habe nicht Andeutungen, aber so, ich habe ihr mal gesagt, so, was würdest du denn, wie würdest du reagieren, so, wenn ich mit einem Kind ankommen würde? Und sie hat zu mir gesagt, sie würde mir alles verzeihen, ne, aber wenn ich mit einem Kind ankomme, ja, hat sie gesagt, das würde sie mir nie verzeihen, also, und, sie würde dir eine Affäre verzeihen, aber sie würde dir nicht verzeihen, wenn du noch ein Kind... Sie hat mir jetzt nicht gesagt, direkt Affäre, aber sie hat gesagt, ich würde dir alles verzeihen, außer jetzt mit dem Kind. Warum ist es denn überhaupt dazu gekommen, zu der ganzen Sache? Also, geheiratet, ich habe dir gesagt, wir sind ja zweite, dritte Grades Verwandte. Ne? Das heißt, du wolltest sie eigentlich gar nicht heiraten oder es war arrangiert, die Ehe? Ja, durch meine Eltern. Ah, verstehe. Das heißt, freiwillig hast du das gar nicht so entschieden? Richtig, habe ich das nicht entschieden, also. Das heißt, du hast deine Frau auch eigentlich nie geliebt? Oder warst nicht verliebt in sie? Ja, verliebt war ich nicht, aber ich meine, ja, ich mag sie einfach halt. Ja, es hat sich dann so ein... Ist das Verhältnis zwischen dir und deiner Frau denn, sagen wir mal, zumindest so ganz okay? Ja, also Verhältnis ist tipptopp. Ist tipptopp. Also wir haben überhaupt keine Probleme. Ja, aber es ist keine leidenschaftliche Liebe nie gewesen. Genau. Ich kann mich auch nicht richtig erinnern, dass ich mich mal mit meiner Frau so gestritten habe oder gezofft habe oder sie mir was Falsches gesagt hat oder ich sie. Und das Gleiche ist auch mit meiner Geliebten. Ja, aber ich gehe davon aus, dass du in die Geliebte dann irgendwann am Anfang sehr verliebt warst. Ja, verliebt schon, aber? Nach einer Zeit, ich weiß nicht mehr, auch keinen Ausweg nach dem Herzinfarkt, ne? Ja. Und weiß ich nicht. Ich machen soll, keine Ahnung. Ja. Schläfst du heute mit deiner Frau noch, mit deiner Ehefrau? Heute? Na, also so in den letzten Wochen und Monaten. Ja, also jetzt, wenn ich eine Woche zu Hause bin, ne? Ja. Sagen wir mal, für mich hat eine Woche 5, 6 Tage, ne? Mhm. Dann haben wir so, habe ich 7, 8 Mal schon Sex mit ihr so, eine Woche. Machst du das dann gerne mit ihr? Ja, eigentlich gerne nicht, aber... Du machst es dann. Ja. Du bist dann immer so eine Woche zu Hause und dann die andere Woche bist du wieder angeblich mit dem LKW unterwegs. Ja, richtig. Ruft die dich denn nicht mal irgendwann an, zum Beispiel? Ja, die ruft mich andauernd an. Ja, aber dann hört die doch, wenn du nicht im LKW sitzt. Ne, ich sag immer, ich gehe immer raus von meinem Club oder ich gehe unten in mein Büro. Ich habe unten ein Büro, ne? Ja. Wo die Kameras alle drin sind. Ja, da unterhalte ich mich immer mit der. Dann sage ich immer, ich habe Zwischenstopp. Das ist ja Wahnsinn. Als LKW-Fahrer muss man ja immer, kann man ja nicht so lange fahren oder jedes Mal erzähle ich hier was anderes dann. Nur gehe ich mal davon aus, dass man als Saunaclub-Besitzer wesentlich mehr Kohle verdient als denn als normaler LKW-Fahrer. Richtig. Ja, das muss deine Frau doch auch damit kommen. Dafür habe ich auch schon eine Lösung gefunden. Dorian, ich habe einen Freund, ne, der hat eine Firma, also Kollege, ich kenne den auch von meinem Club, ne? Ich habe das so arrangiert, dass er mir auf seinen Firmennamen immer Geld überweisen tut monatlich. Ich habe auch zwei Konten, ne? Wahnsinn. Also alles, du hast dann alles gedacht? Ja. Zwei Konten, dass sie das also, dann... Aber ich gedacht, das musste ich nach einer Zeit machen, damit aber, das nicht auffällt. Verstehe, aber dennoch lebst du doch wahrscheinlich luxuriös. Du hast doch wahrscheinlich ein dickes Auto und sowas. Oder nicht? Ja, so dick nicht, halt normal, so im Wert von 19.000 Euro, so 10.000 Euro. Achso, okay, dann fällt das nicht besonders auf. Ja, weil ich habe, ja genau, ich habe viele Ausgaben, ein teures Auto kann ich mir einfach im Moment nicht leisten. Ja, lebst du denn dann luxuriöser mit deiner Geliebten zusammen? Ja. Das schon? Ja. Mhm. Was heißt, ja, ich bezahle, meine Wohnung ist so, ich habe jeweils zwei Häuser, ne, so Familienhäuser. Ne, und, für Unterhalt, also bezahlen tue ich alles. Finanzieren jetzt. Auch bei meiner Frau, auch bei meiner Geliebten tue ich das auch finanzieren. Wenn du beide Frauen dir jetzt so vor Augen hältst, welche, so ganz frei jetzt mal, ohne irgendwelche Zwänge, welche Frau ist dir lieber? Also, ich selber, ne, Domian, ich bin der Meinung, ich verdiene mir gar keinen von den beiden. Weil ich ihr ja beiden wehtue. Ne? Zwar weiß das meine Geliebte, aber... Ich verstehe. Ich finde beeindruckend, dass du das so sagst, dass du so einsichtig bist. Das ist so, weil ich versetze mich auch in ihre Lage. Und ich meine, du hast ja vom Schicksal schon einen heftigen Abreiber bekommen und einen Warnschuss, nämlich durch deinen Herzinfarkt. Ja. Du musst dein Leben ändern. Das ist genauso so ein Fall wie bei Lisa vorhin am Anfang. Es ist ähnlich. Ja, ändern, aber was soll ich denn machen jetzt? Wenn das meine Eltern rauskriegen würden, ne, da wird doch so, ich bin Türke, ne, und in Türkei wird dann so ein Sittenkrieg ausbrechen, so. Familienmäßig meine ich jetzt. Ich erahne, da bin ich ja natürlich ein schlechter Ratgeber, wie man sich da geschickt verhält. Ich und weiß. Mein Vater, meine Eltern, die sind auch gläubig. Mhm. Ich selber. Also, ich bin nicht so, ich bin ein lockerer Typ so, ne? Also, deine Eltern werden entsetzt sein, wenn sie das erfahren. Ja, richtig. Über alles, dass du das mit den beiden Frauen gemacht hast, wahrscheinlich auch, dass du den Saunaclub hast, oder? Das ist auch so, ein Saunaclub, ja, der Einzige, der das wissen tut, ne, mit dem Club aber, ist mein Bruder. Aber nicht zu den beiden Frauen. Nee, also von meiner normalen Frau natürlich ja. Also Ahmed, wie auch immer, es muss sich ja was ändern. Du siehst ja, deswegen habe ich auch angerufen. Genau, du siehst es selbst ein, du hast schon eine schwere Erkrankung gehabt, wahrscheinlich auch aufgrund des Stresses, dem du da ausgesetzt bist. Ja. Und mir tut das auch immer weh, Domian, wenn ich meinen Söhnen in die Augen gucke. So. Ich gehe morgens, ich bin zu Hause, dann bringe ich die ins Kindergarten so. Ja. Dann führe ich ein normales Leben so. Ja. Das tut mir dann einfach weh so. Du bist kein gutes Vorbild für deine Kinder. Richtig, genau deswegen so. Das heißt, du musst das Leben ändern. Du musst es ändern. Du musst es so ändern, ja, dass es auch noch verträglich ist mit deiner Tradition. Ich weiß nicht, wie man das am geschicktesten hinbekommt. Da bist du der Fachmann und nicht ich. Mein Vater ist auch schwer krank, der ist schon 73 Jahre weißt alt. Weißt du, Armin, vielleicht ist es in deinem Fall genauso, wie ich es vorhin zu Lisa gesagt habe. Du musst ja jetzt nicht allen Leuten die ganze Wahrheit ins Gesicht sagen, was in all den Jahren passiert ist. Veränder nur dein Leben. Aber wie? Ja, zum Beispiel, indem du dich von deiner Frau trennst. Das wäre schon mal ein Anfang. Die Frau, ja, aber sie gibt mir ja auch keine Gründe, Domian. Ja, aber na, dann bist du der Grund. Wir haben so richtig schönes, immer wenn ich bei ihr bin, haben wir ein sehr gutes Leben, so keine Probleme. Okay, aber dann musst du halt sagen, dass du nicht mehr möchtest. Also wir müssen ja irgendwo einen Ansatz finden. Das ist natürlich für die. Ich würde der Frau das auch nicht erzählen, dass du da ein Parallelleben hast. Das ist schrecklich für die Frau. Du musst es deiner Familie auch nicht erzählen. Aber trenne dich zumindest. Schaffe reinen Tisch in deinem Leben. Ich weiß, das ist total schwer. Ist mir völlig klar. Ich kann dir. Einmal habe ich das auch vorgehabt. So, dann kam sie mir ja mit dem Satz so, ja, ich würde alles verzeihen, aber mit einem Kind so. Ja, oder wenn du ihr einfach sagst, dass du doch ein Kind hast, dann hat sie den Grund und wendet sich auch von dir ab. Aber du musst das ganze Ausmaß eher nicht erzählen. Da habe ich auch daran gedacht, aber was passiert? Ich schätze sie auch so ein, nicht, dass sie das akzeptiert. Ja, aber dann musst du halt sagen. Sie sagt ja auch andauernd zu mir immer. Jedes zweite Satz von ihr ist immer, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, okay, Ahmed, aber du bist der Kerl. Da musst du sagen, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich kann das kann man sicherlich jetzt in 3-4 Minuten nicht klären, wie man das im Detail macht. Ich sag dir nun auch nochmal, als ganz neutraler Mensch, und du hast mich ja so auch angerufen. Ja, ich habe auch richtig vor, also Sendung. Ja. Mach was, damit du wieder mit Rückgrat durchs Leben gehen kannst. Kannst du im Moment nicht. Der Einzige, dem ich das noch erzählt habe, nach dem Herzinfarkt, hatte ich das dem Arzt erzählt. Aber den kannte ich gar nicht, ne? Mhm. Der wusste schon so Bescheid so. Da habe ich ihm das erzählt. Ich mache dir einen Vorschlag. Mir läuft so ein bisschen die Zeit weg. Ich habe dir ja meine grobe Richtung gesagt. Wir rufen dich aber jetzt nochmal an. Dann kannst du auch nochmal im Hintergrund mit meiner Mitarbeiterin sprechen. Und dann musst du selbst irgendwann die Zügel in die Hand nehmen und etwas machen. Und dazu wünsche ich dir wirklich sehr, sehr viel Glück und alles Gute, Ahmed. Also deine Meinung ist, Domian, ich soll da einen Tisch machen, ne? Ja, das ist eine ganz klare Ansage. Für alle Beteiligten ist das Beste. Einschließlich deiner Person. Okay. Ja? So, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar, danke. Alles Gute. Okay. Tschüss. 1:42 Uhr haben wir. Und wir machen weiter mit Brigitte. Und die ist 54. Hallo Brigitte. Ja, hallo Domian. Hallo Brigitte. Ja, hallo. Mann, ich höre ja heute Geschichten hier, das ist ja Wahnsinn. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was du mir erzählst. Ja, meine Geschichte ist auch ziemlich strange. Ich habe mit 34 ein Kind bekommen. Ja. Von meinem damaligen Lebensgefährten, der sich getrennt hat von seiner Familie. Er hatte schon 2 Kinder und dann waren wir zusammen. Und er hat sich dann ein Kind gewünscht. Ja. So. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt Kinder, aber ich dachte, na ja, gut, mit 34 wäre es ja vielleicht mal ganz interessant, doch ein Kind zu haben. Ja, ja. Wie das überhaupt so ist. Und dachte, ich ziehe das dann auch mal durch, richtig? Mhm. Und dann war ich dann irgendwo so im 7., 8. Monat schwanger. Und dann hat er gesagt, ach nee, eigentlich hat er sich da überfahren gefühlt und wollte aber, dann eben... Aber er wollte doch, ne, zunächst. Ja, er wollte, mhm. ja, klar. Ja, dann also wir haben da auch keine Verhütung gehabt, weil ich habe gesagt, du, wenn wir jetzt miteinander schlafen, weißt du, es... Könnte jetzt passieren. Ja, ja, wunderbar, alles klar. Aber dann hat er Rückzieher gemacht im 8. Monat. Ja, und als ich dann, ja, das ging schon am Anfang los, als ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt schwanger, ja. Ach so, ja, weiß ich auch nicht, will ich gar nicht eigentlich so unbedingt. Und ja, das zog sich dann also über ein paar Monate hin. Das Kind kam dann zur Welt? Und es kam dann zur Welt natürlich, aber er hat sich eben kurz vor der Geburt dann auch noch zurückgezogen, aus beruflichen Gründen, hat er eben vorgeschoben, ist jetzt unterwegs und auch eigentlich war das auch gar nicht so gemeint und naja. Und dann habe ich mich entschlossen, das Kind zur Adoption freizugeben. Mhm. Ja. Weiß kein Mensch, dass ich ein Kind habe. Ja. Also ein, zwei gute Freundinnen wissen es, die und der Vater weiß das ja, der hat das ja mitbekommen, dass du der hat das mitbekommen, ja. Ja, hat dann auch gesagt, ja, wenn es sein muss, dann zahle ich auch für das Kind. Der hat das erstmal gar nicht gewusst, dass ich das Kind zur Adoption freigegeben habe. Ja. Du hast das Kind sofort weggegeben, als es gerade geboren sofort. War. Sofort, ja, genau. Du hast es gesehen noch? Ich habe es kurz gesehen. Was ist denn das für noch im Krankenhaus, es war leider eine Geburt, die, also Sektio, also Kaiserschnitt. Mhm. Ich war da noch ein paar Tage im Krankenhaus und habe das Kind noch gesehen. Aber ich habe die Adoptionseltern schon 2 Wochen vor der Geburt kennengelernt. Mhm. Was war denn das? Lass mich mal zwischendurch fragen. Was ist denn das für ein Gefühl für eine Mutter, die gerade ein Kind bekommen hat, wenn man das dann gleich wieder weggibt? Eigentlich wollte ich das Kind dann ja auch gar nicht mehr. Ah ja. Also ja. Das hast du damals so mit leichtem Herzen getan. Ja, ich habe also bis zum 8. Monat habe ich noch alles angeschafft für also was dazugehört, Kleidung und Kinderbabysachen und Riege und allem drum und dran. Aber und dann als ich gemerkt habe, da kommt gar nichts mehr zurück von dem Mann, also dass ich überhaupt keine Unterstützung habe. Ja. Dann war für mich eigentlich klar, nein, ein Kind alleine aufziehen, verstehe. Wo ich ganz alleine gar kein Kind haben wollte. Ja. So, das Ganze liegt jetzt 20 Jahre zurück. Ne? Du warst 34, sagst du, jetzt bist du 54. Hallo? Hallo? Brigitte schweigt. Die Leitung ist weg. Dann werde ich mal... Also wir versuchen mal die Brigitte nochmal neu zu kriegen. Irgendwas ist da zusammengebrochen. Ich hoffe, dass ich jetzt meine nächste Anruferin bekomme. Christina, kannst du mich hören? Ja, hi. Ja, sehr gut. Hallo Domian. Ich hatte schon große Sorge, dass unsere ganze Anlage wieder abgeschmiert ist. Christina, machen wir einfach mit dir weiter. Schön, dass du da bist. Christina, du bist 40 Jahre alt. Genau. Ja. Und hast dich auch zu unserem Thema Das Geheimnis meines Lebens gemeldet. Genau. Was ist das Geheimnis denn? Ich war im Oktober heuer auf Fastenurlaub in einem Kloster und habe einen Pfarrer dort zuerst einmal nur gesehen. Der hat auch ein bisschen Fastenbegleitung gemacht, die normale Messe, die es so gibt, auch bei was halt so stattfindet in katholischer Kirche, muss man dazu sagen. Ja, ja. Und war bei einigen Meditationsübungen dabei und da habe ich mich verliebt in diesen guten Mann. In den Pastor? Ja. Wann war das genau? Wie lange liegt das zurück? Das war jetzt im Oktober. Im Oktober? Ja. Da war ich mal eine Woche dort. Dann habe ich irgendwann an einem Abend gedacht, okay, ich muss ihm das irgendwie mitteilen, aber natürlich sagen ist ein Problem. Das ist ein katholischer Geistlicher. Ein katholischer, genau. Prämonstratenser. Ja. Mhm. Was natürlich ein gewisses Problem damit sich bringt. Ein gewisses, ja. Vielleicht ist das gerade das Spannende, das weiß man jetzt nicht. Ich habe es jetzt gerade nicht verstanden. Du hast es ihm gesagt? Ich wollte es ihm sagen, also mitteilen, wusste aber nicht wie und dachte mir, okay, ich schreibe das mal. Da bin ich am Abend so gesessen, habe geschrieben und dann habe ich mal versucht, bin ich in dem Kloster herumgerannt, bis ich gefunden habe, wo der halt seine Räumlichkeiten hat und habe ihn irgendwo am Gang getroffen und habe ihm einfach nur das in die Hand gedrückt und gesagt, lest das einfach. Mhm. Okay. Am nächsten Tag dann hat er nichts dazu gesagt, dachte ich mir, okay. Also in der Früh und dann am Nachmittag hat er nur gesagt, wow, ich habe ihm beschrieben, was ich so für einen Eindruck von ihm habe und was ich mir dazu denke und so. Und er hat natürlich dann gemeint, sowas passiert ihm nicht alle Tage, so wie, dass jemand so direkt ist und ihm das gleich mitteilt. Und kurze Zwischenfrage, du bist 40 Jahre alt, wie alt ist er? Ja, 49. 49, okay. Im besten Alter. Bitte? Im besten Alter, oder? Im besten Alter, na, absolut, na klar. Erzähl mal weiter. Ja, naja, und dann war ich, dann war das die Fastenwoche mal aus und bin 3 Wochen danach noch einmal auf ein Meditationswochenende hingefahren. Natürlich. Ja, natürlich. Man musste noch ein bisschen meditieren, ne? Man braucht auch etwas Ruhe, ja, schon klar. Ja, ist doch nett. Oder? Ja, naja, und da habe ich dann natürlich mit ihm irgendwann einmal alleine gesprochen, 1,5 Stunden lang, habe so Andeutungen gemacht und immer natürlich versucht herauszufinden, wie das bei ihm ankommt. Mhm. Ja, und das ist das Problem, ich weiß es nicht, das ist so. Also du hattest ihm das ja schon da geschrieben, Ja, genau. Da hat er aber nicht weiter drauf, inhaltlich nicht drauf reagiert. Nein, nicht wirklich. Dann, er war zwar hin und weg, weil jemand so direkt ist, okay, mhm. aber das kann viel bedeuten oder auch nicht. So, dann bist du weggefahren und dann wieder hingefahren zum neuen Meditieren und es gab kein wirkliches inhaltliches Gespräch zwischen euch beiden über diese Sache. Nicht wirklich, nein. Mhm. Ich habe dann an diesem Meditationswochenende, bevor ich hingefahren bin, in einem kleinen Buch auch einiges meine Gedanken zu ihm niedergeschrieben und das habe ich ihm dort dann auch gegeben. Mhm. Und er hat mir dann nach dem ersten Tag gemeint, er hat es gelesen, aber er ist noch nicht durch. Ja. Und beim Verabschieden am Sonntag hat er gemeint, wir telefonieren noch. Aha. Das war aber bisher nicht, das war im November jetzt langsam. Mhm. Also ich weiß nicht, ob er darauf eingeht, ob er da die Distanz hält und nur so tut, als ob. Ja, blöd. Er hat deine Telefonnummer, auf jeden Fall. Er hat meine Telefonnummer, ja. Ich schicke ihm auch SMS und Mails. Und. Ach, du schickst ihm, aber er reagiert nicht? Er reagiert, aber er geht nicht auf das ein. Ich sag mal, von 5 Mails kommt doch was von ihm zurück, aber er geht nicht auf das so wirklich ein. Oder. Du führst ihn natürlich in Versuchung, ne? Natürlich. Hm. Das ist natürlich für ihn, wenn er wirklich seinen Glauben und seine Berufung und seinen Beruf ernst nimmt, ist er natürlich in einem ungeheuren Dilemma. Das weiß ich nicht. Ich meine, von Gerüchten her weiß man oder hört man, er hat schon 2 Beziehungen gehabt und er hat auch, bevor er Priester war, ganz normal gearbeitet, in einem weltlichen Beruf 7 oder 8 Jahre lang. Also ich nehme an, da hat er auch Freundinnen oder eine Frau oder keine Ahnung, ich weiß da leider nicht so was. Das heißt, die Jungfrau wird er keine mehr sein, nehme ich an. Ja, du bist ja nur Er wirkt doch nicht so. Ich meine, du achtest wahrscheinlich auf die kleinsten Nuancen, wenn ihr miteinander kommuniziert. Ist er dir schon in gewisser Weise zugetan? Ja. Das schon? Mhm. Ja. Und er hat ja kein klares Nein gesagt bisher. Gar nichts. Es kommen so manchmal zweideutige Sachen. Er würde der Abschaffung des Zölibats zustimmen. Hallo, guck mal. Ja, und dann hat er mir erklärt, er hat technischer Zeichner mal gelernt und dann haben wir über Technik gesprochen, weil ich Maschinenbau gemacht habe. Da kommen dann so Meldungen, ja, eine Tangente kann ich immer noch anlegen. Also das hört sich gar nicht so schlecht an. Wenn er sich so äußert, dass er für die Abschaffung des Zölibats ist, klingt das ja schon ganz gut. Ich würde sagen, ich würde erstmal am Ball bleiben, Christina. Mhm. Ich meine, er ist ein erwachsener Mann, bis er dir klar sagt, Moment mal, bis hier und nicht weiter. Das hat er noch nicht getan bisher. Ja, genau, das denke ich mir auch. Insofern, wie lange warst du nicht mehr verliebt? Bitte? Ich sag, wie lange warst du nicht mehr verliebt? Oh, das ist nicht so lang her. Also. Ah ja, dann. Ja, dann ist das euer süßes Geheimnis im Moment. Und ich würde wirklich mal einfach der Dinge harren und freundlich am Ball bleiben, bis er eine klare Ansage macht. Ja, muss ich wohl. Ja, so würde ich es machen, auf jeden Fall. Vielleicht ziert er sich. Als Pfarrer hat er wahrscheinlich mehrere Bewerber. Man weiß es nicht. Christina, in diesem Sinne, bleib mal am Ball und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, ja. Und du hast so einen wunderbaren Dialekt. Du rufst aus Österreich an? Aus Wien, ja. Wie schön, schön. Wie schön. Schöne Grüße nach Wien. Ja. Alles Gute und alles Liebe, Christina. Kann ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles Liebe. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Danke, tschüss. Aus dem verschneiten Wien. Wie toll. Brigitte ist wieder hier. Ja. Brigitte, was war los? Ja, hallo, weiß ich nicht. Plötzlich war unterbrochen. Du warst plötzlich weg. Also, meine letzte Frage war gerade gewesen, nun liegt das, oder ich fasse mal kurz zusammen für die Leute, die gerade vielleicht nicht gerade bei uns waren. Du bist jetzt 54 und vor 20 Jahren mit 34 hast du ein Kind bekommen, hast das zur Adoption freigegeben, weil der Vater das nicht wollte. Niemand weiß, dass du ein Kind hast. Ja. Das ist das Geheimnis deines Lebens. Das ist das Geheimnis meines Lebens, das weiß keiner, also weder meine Eltern noch meine Geschwister oder sonstige. Ach, die Eltern wissen es auch nicht. Nein, die haben das damals nicht mitbekommen, dass du schwanger warst. Nein. Auch die Geschwister nicht. Auch die Geschwister nicht. Also ich habe meine Geschwister und meine Eltern das letzte Mal gesehen, da war ich so im 6., 7. Monat schwanger und war ziemlich schlank noch und das ist also keinem aufgefallen. Wie lebst du denn heute? Bist du heute wieder in einer Beziehung? Ich bin wieder in einer Beziehung, ja. Und auch deinem Partner, dein Mann oder Freund, hast du es nicht erzählt? Doch, dann habe ich das erzählt. Das habe ich erzählt, ja. Ach doch, doch. Also, ja. Er weiß es also. Der weiß das, ja. Aber sonst niemand? Sonst weiß das niemand, nein. Wie hat er darauf reagiert, als du es ihm erzählt hast? Relativ gelassen. Ja. Er hat gesagt, na, wenn du das Kind nicht wolltest und wenn du damit klarkommst, und ich komme sehr gut damit klar, weil ich eigentlich nie Kinder wollte. Das war einfach nur mal so eine Aktion, sage ich einfach mal so, es ist ein bisschen, hört sich wirklich brutal an, aber ich dachte, schwanger zu sein und ein Kind zu gebären, ist einfach, gehört zum Frausein ein bisschen dazu. Mhm. Aber ein Kind wirklich zu haben und aufzuziehen und die Verantwortung zu übernehmen, habe ich mir dann nicht zugetraut. Und ich gehe mal davon aus, dass dann auch später kein Kind mehr gekommen ist. Nein. Ist kein Kind mehr gekommen. Denkst du manchmal darüber nach, wie mag es diesem Kind jetzt gehen und was wird es tun? Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, dass der irgendwann einmal, der weiß ja, dass er adoptiert wurde, das war damals schon abgesprochen, auch mit den Adoptiveltern. Ja. Dass sie ihm das nicht verheimlichen, dass es ein Adoptivkind ist. Weiß ich nicht, inwieweit er jetzt, wo er inzwischen, ja. Also du hast Angst davor, dass der irgendwann Kontakt zu dir aufnimmt? Ja, Du möchtest das gar nicht? Das möchte ich nicht, nein. Eigentlich nicht, nein. Weil die Sache ist für dich abgeschlossen. Die ist abgeschlossen und ich habe wirklich nie wieder dran gedacht. Und auch die zwei, drei Freunde, die es wissen von mir, die fragen immer, ach, meinst du nicht? Und wie ist das denn, wenn der Sohn mal kommt und nach dir fragt und warum und überhaupt? Also das wäre mir unheimlich peinlich, dem das zu sagen, du. Ich wollte dich einfach nicht. Ich wollte dich einfach nicht. Ja. Ja, ist so, ja. Ja, dann kann man ja eigentlich nur hoffen, dass er keinen Kontakt sucht zu dir. Ja, das hoffe ich auch. Weil das wäre für ihn ja auch kein schönes Gefühl, dann so eine Ansage zu bekommen. Leben deine Eltern noch? Meine Mutter lebt noch, aber die ist schon über 90 und Das war dann auch nie ein Thema, etwas später dann mal das in der Familie zu erzählen? Nein, das wird auch nie jemand erfahren, dass ich ein Kind habe. Warum hast du es denn eigentlich so in der Familie so geheim gehalten? Weil du dich doch schämst irgendwie ein bisschen? Ich schäme mich nicht, aber ich vielleicht von mir selber, weil das so eine Sache war, wo ich einfach gesagt habe, ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Ich hatte vorher schon eine Abtreibung und hinterher noch. Aber ich dachte, einmal in meinem Leben möchte ich mal erleben, wie das ist als Frau, wenn man schwanger ist und ein Kind gebären kann. Da könnte natürlich, die Gefahr hätte natürlich bestanden oder die Möglichkeit, dass die Leute gesagt haben, das ist aber eine kalte Frau mit einem kalten Herz. Hätte sein können, dass man das damals so kommentiert hat. Ja, natürlich, genau. Ja. Du wolltest einfach nur die Erfahrung des Gebärens machen und des Schwangerseins, und aber dann war es das aber auch. Ja, aber es war eine tolle Erfahrung. Also Schwangersein ist etwas unglaublich Schönes. Und ich habe dann später noch immer überlegt, ob ich nicht vielleicht einfach mal so als ja gut, mit 34 ist es spät, aber einfach nochmal schwanger zu werden, um vielleicht für eine Frau, die keine Kinder bekommen kann. Als Leihmutter, sowas. Eine Leihmutter zu sein. Also das Schwangersein ist unglaublich schön und auch eine weitere Geburt hätte ich nochmal durchgestanden. Ich bin ja wirklich ganz erstaunt, das habe ich so noch nie gehört, dass eine Frau das so sagt, weil natürlich dann alle, mit denen ich bisher so privat und auch beruflich zu tun hatte, sich dann sehr auf ihr Kind gefreut haben und die Muttergefühle auch hatten. Und aber das ist bei dir nicht so. Nee, ich hatte überhaupt kein Muttergefühl, nein. Ich habe das Kind einmal gesehen, die Adoptiveltern hatten unglaubliche Angst, mir das Kind zu zeigen, weil die ja, die wissen ja, also ich glaube 2 Monate oder 3 Monate nach der Geburt kann man das ja noch rückgängig machen. Rückgaberecht, ja. Es ist ein Junge, ne? Das ist ein Junge, ja. Und ich habe das Kind gesehen, ich dachte, ist ja süß, genau wie andere allen kleinen Kinder auch, Kindchenschema, Schema und so. Ja, ist ja ganz süß, aber irgendwie habe ich das nicht so als mein Kind empfunden, auch im Bauch nicht, dass das mein Kind ist. Der Bauch ist gewachsen und es war schön und ein tolles Gefühl, aber ich habe das nie als mein Kind empfunden. Christina, jetzt ist meine Sendung vorbei, aber super, dass du noch dran gekommen bist. Es ist alles erzählt. Ich danke dir für deine offenen Worte und wünsche dir alles Gute. Ja, alles klar. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. So ihr Lieben, das war unsere Geheimnissendung heute und in der Technik war Moritz Güldenring. Morgen sind wir nicht im Radio bei 1 Live, sondern ausschließlich im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Auch mit einer Freundin.